Dann begrüße ich euch ganz herzlich im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung und des Bildungskollektivs zu dieser Online-Veranstaltung. Mein Name ist Lukas Hohlfeld, ich bin Mitglied im Bildungskollektiv und freue mich, dass ich heute den Vortrag, die Lesung über Lou Merten von Anne Hoffmann ankündigen kann. Bevor ich was zu dem Kontext der Veranstaltung sage und die beiden Leserinnen vorstelle, will ich was zum technischen Ablauf sagen. Wir freuen uns, dass einige Leute den Weg gefunden haben in diese Online-Konferenz. Wenn man dieser Konferenz beitritt, sind alle User zunächst erstmal stumm geschalten und die Kameras sind aus. Wir würden euch auch bitten, das so beizubehalten, einfach, dass für alle Teilnehmenden die beste Verbindung dann steht und alle gut der Lesung folgen können. Die Diskussion im Anschluss soll dann über die Chat-Funktion erfolgen. Ihr könnt natürlich gerne auch schon im Laufe der Lesung Fragen in den Chat reinschreiben und ich als Moderator würde dann im Abschluss halt genau diese Fragen weitergeben an die Referentinnen. Wir sitzen hier in einem Holzskelett von einem Waggon, ist vielleicht jetzt hier im Bild nicht unbedingt zu sehen, aber ist trotzdem vielleicht interessant, dann auch ein paar Worte zu dem Ort sagen, von dem wir diese Veranstaltung streamen. Wir sitzen hier im Blech, dem Raum für Kunst in Halle. Und dort ist zurzeit eine Ausstellung aufgebaut, die sich beschäftigt mit den Waggonwerken Ammendorf. Weil wir jung sind, ist der Titel dieser Ausstellung und es geht eben zum einen um die Geschichte dieser Waggonbauwerke in Ammendorf bei Halle und geht in dem Kontext dann auch um mosambikanische Gastarbeiter, die zu DDR-Zeiten in diesem Betrieb gearbeitet haben und es geht zum dritten um die Bewegung schreibender Schriftsteller. Hier am Steintor, der Platz, wo sich das Blech in Halle befindet, da sind mehrere Lese- und Hörstationen aufgebaut. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, sich das mal anzuschauen, solange diese Ausstellung noch aufgebaut ist, quasi Corona-gerecht. Und es gibt auch im Netz mehrere Radiobeiträge zu finden, die ja diese Ausstellung begleiten. Die Veranstaltung heute findet statt im Kontext einer Veranstaltungsreihe. Konflikt und Ungeduld im Frühling der Weimarer Republik über die mitteldeutschen Märzkämpfe von 1921, wobei es nicht nur um die Märzkämpfe von 21 geht, sondern natürlich auch um einen weiteren Kontext, nämlich um den Revolutionszyklus von 1918 bis 1923. In diesem Kontext auch um die Rätebewegung, die in diesen Jahren ja auch in Deutschland aufgekommen ist und versucht hat, sich Geltung zu verschaffen, um die Diskussionen, die um Rätetheorie und so weiter gedreht wurden, um die Auseinandersetzungen und Konflikte in dieser Zeitspanne. Es gab zur Eröffnung dieser Veranstaltungsreihe eine Radiosendung, die sich detailliert mit den Märzkämpfen von 1921, mit der Vorgeschichte und mit dem Verlauf und mit den Folgen auseinandergesetzt hat. Die erste Online-Veranstaltung fand dann statt, zusammen mit Dania Alasti, die über die Frauen der Novemberrevolution referiert hat. Und ich finde, dass in dieser Veranstaltung und der Diskussion, die danach geführt wurde, eigentlich wir straight schon auf die heutige Veranstaltung zugegangen sind. Dania Alasti hat dargelegt, wie sich Frauen auch an der Diskussion um die Räte beteiligt haben und einzelne Frauen aus der Arbeiterbewegung eben festgestellt haben und das angemahnt haben, dass wenn die Räte nur streng von der Produktionssphäre gedacht und geplant sind, dann sozusagen die Hausarbeit in diesen Räten eigentlich keinen Platz und keine Repräsentation findet. Und es gab verschiedene Vorschläge und Vorstellungen, wie das geändert werden könnte. Darum drehte es sich in der letzten Veranstaltung. Und wir sind in der Diskussion darauf gekommen, dass die Diskussion sich dann eben nach 1918, 1919, 1920 sich mehr verlagert hat zu anderen Themen. Also es ist so ein bisschen wegging von der Diskussion zu den Räten, die ja auch tatsächlich dann entmachtet waren, und dann eher hin zum Beispiel zu Fragen von Architektur und wie ist das Geschlechterverhältnis auch in der Architektur ja materialisiert und wie müsste man da auch Änderungen denken, wenn zum Beispiel Architektur nur für die bürgerliche Kleinfamilie gedacht ist? Und genau da, in diesen Diskussionen auch um Architektur, findet sich Lou Merten wieder, die auch da zum Beispiel Vorschläge gemacht hat, was sich ändern könnte. Lou Merten selbst hat meines Wissens nach sich nicht zu den Märzkämpfen 1921 geäußert. Sie hat das mit Sicherheit verfolgt und mitbekommen, schon allein deswegen, weil sie ja Autorin in der Roten Fahne war, also in der Parteizeitung der KPD. Und dort natürlich die Märzkämpfe sehr präsent waren 1921. Ich habe hier in der Hand eine Ausgabe der sozialistischen Zeitschrift Alternative aus dem April 1973. Eine Ausgabe, die sich mit materialistischer Literatur auseinandersetzt und einen Schwerpunkt zu Mertens Kunsttheorie setzt. Und dort lautet der erste Satz: Die Klassenkämpfe der 20er Jahre an der Ruhr, in Mansfeld, in Leuna geben der Frage nach Möglichkeit und Notwendigkeit einer proletarischen Kunst neue Aktualität. Und genau dazu hat Lou Merten zahlreiche Texte veröffentlicht und auch ihr Hauptwerk dreht sich eben um die Frage, wie muss proletarische Kunst, proletarische Ästhetik gedacht werden. Also kann man sehen, auch in der Rezeption, ja, ist das sozusagen in den 70er Jahren aufgefallen, die Beiträge, die Lou Merten geliefert hat, die gehören genau in den Kontext, den wir im Rahmen auch dieser Reihe näher beleuchten möchten. Für mich selbst gibt es auch ja, vielleicht so ein bisschen einen persönlichen Grund, dass ich Anne Hoffmann eingeladen habe im Rahmen dieser Reihe. Ich hatte Anne Hoffmann und Alexandra Ivanova schon letztes Jahr nach Weimar eingeladen, dort in dem Rahmen der Reihe Kunstspektakel und Revolution, wo es letztes Jahr eben auch um die radikale Linke und radikale Kunst in der Weimarer Republik ging. Und auch in diesem Kontext passte Lou Merten sehr gut. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ja, diese Veranstaltung auch nochmal nach Halle zu holen, wo ich lebe. Vor allen Dingen auch deshalb, weil die Burg Giebichenstein, die Kunsthochschule, relativ präsent ist. Wenn man sich hier in einer bestimmten Szene bewegt, viele Freundinnen und Freunde von mir aus diesem Kontext kommen. Und ich hatte gedacht, es wäre total cool, ja, sozusagen diese Diskussion auch den Leuten, die sich in diesem künstlerischen Kontext hier in Halle bewegen, denen diese Diskussion auch nochmal nahe zu bringen. Nun findet die Diskussion halt leider online statt und wir können uns nicht leibhaftig sehen. Trotzdem freue ich mich, dass diese Veranstaltung auf diesem Wege stattfinden kann. Anne Hoffmann, die heute referieren wird, lebt und arbeitet als bildende Künstlerin in Leipzig. Sie ist Teil der feministischen Zeitschrift Outside the Box. Und sie hat sich auch heute Verstärkung mitgebracht, nämlich Saskia Helbling, die Mitglied im Leseklub der feministischen Bibliothek Mona Lisa in Leipzig ist. Die beiden werden zusammen diese Lesung machen. Ja, und ich freue mich, dass ihr hier seid und so viel erstmal vielleicht der Einleitung und dann ziehe ich mich erstmal zurück ins Off. Ja, danke Lukas für die schöne Anmoderation. Vielen Dank für die Einladung. Wie Lukas bereits gerade erwähnt hat, ist dieser Vortrag letztes Jahr für die Kunstspektakel und Revolution Vortragsreihe Radikale Kunst und Radikale Linke in der Weimarer Republik in der ACC-Galerie in Weimar entstanden und wird hier leicht verändert nochmals zu hören sein. Ich habe den Vortrag mit Alexandra Ivanova erarbeitet und gehalten, aber leider kann sie heute nicht hier sein. Aber wir grüßen Sie sehr herzlich und auch unseren Leseklub aus Leipzig. Dafür ist Saskia Helbling heute dabei und sie wird die Lou Merten-Auszüge lesen. Beschäftigt man sich mit dem Leben und Werk Lou Mertens, wird man verleitet, ihr einen konkreten Ort, eine konkrete Bestimmung und Funktion zu verpassen. Vielleicht will man sagen, sie sei Kommunistin gewesen oder sie hätte eine ästhetische Programmatik entwickelt, die marxische Kategorien auf den Bereich der Kunst und Kultur anwendet. Oder sie sei Feministin gewesen. Und all dies würde stimmen. Und doch nicht ganz. Bei unserer Recherche zu und Lektüre von Lou Merten begleitete uns stets die Frage, was an ihren Thesen und Argumenten nur verstanden werden kann, wenn man sich der spezifisch historischen Gemengenlage bewusst wird. Und was davon uns zugleich als transhistorisch, als zeitlose Fragestellungen begegnet. Wir wollen dieser Spannung zwischen historisch-spezifischem und überzeitlichem heute Abend entlang des Materials, das wir ausgewählt haben, nämlich dem Text, die Künstlerin nachgehen. Außerdem wollen wir damit einen Einblick in Lou Mertens schaffen oder besser gesagt in eine Facette ihrer Entwicklung als Theoretikerin und politische Kommentatorin ihrer Zeit geben. Denn fraglos müsste auch ihre Geschichte eigentlich dynamisch nacherzählt werden, was wir bei dieser Gelegenheit jedoch etwas vernachlässigen werden. Wer also war Lou Merten? Lou Merten wird 1879 in Berlin in eine von Krankheit geplagte Familie geboren. Ihre Mutter entstammt proletarisiertem Adel, ihr Vater ist Eisenbahnbeamter, der aufgrund seiner Erkrankung früh arbeitsunfähig wird. In ihrer Kindheit und Jugend macht Lou Merten Erfahrungen der krankheitsbedingten Pflegebedürftigkeit, sowohl bei den Familienmitgliedern als auch bei sich selbst. Frühe Tode und Armut, die sich auch auf die ästhetische Umwelt bezieht. Die Wohnverhältnisse, die zermürbende Lohnarbeit der drei älteren Geschwister. Obwohl sie zu krank war, um eine Schule besuchen zu können, reichte die vom Vater erhaltene Bildung, um sich autodidaktisch dem Schreiben zu widmen und anzufangen zu publizieren. Etwa 1903 tritt sie nach dem Vorbild ihres älteren Bruders Hermann der SPD bei. Etwa zur selben Zeit beginnt sie ihre journalistische Tätigkeit für verschiedene Publikationsorgane. Ihr Schwerpunkt liegt früh auf der Frauenbewegung, ästhetischen Fragen und mit dem Arbeitskampf verbundenen Themen. Ganz nach dem vitalistischen Kunstverständnis des Jugendstils entsteht 1906 für kurze Zeit ein Künstlerkreis um Lou Merten, in dem sie das Leben der Bohème ausprobiert, eine Verbindung zwischen Kunst und Leben ausbaut und eine neue Kollektivität leben will. Vom Symbolismus und der Neuromantik um 1900 beeinflusst, verfasst sie Lyrik, Prosa und dramatische Texte. Seit 1919 Kommunistin. Radikalisierung des ästhetischen Konzepts mit einer Zuspitzung auf die Verbindung von Geschlecht und Klasse. Lou Merten publiziert während der Weimarer Republik in vielen verschiedenen, vorrangig kommunistischen Zeitschriften zu Proletkult, historischem Materialismus und neuer Gestaltung sowie zu neuen Medien wie dem Film. Sie lebt zwischenzeitlich vom Verkauf von Kunstwerken ihres Ehemanns sowie von der Zimmervermietung. Später kann sie als Mitarbeiterin einer Telegrafenagentur und als Bibliothekarin Lohn verdienen. 1933 gehört ihr Hauptwerk Wesen und Veränderung der Formen und Künste von 1924 ihren eigenen Angaben nach zu den Büchern, die von den Nationalsozialisten verbrannt werden. Sie bleibt in Berlin und ist bis 1941 als Kommunistin in NS-Deutschland arbeitslos. Danach in der Berliner Staatsbibliothek tätig. Den Nationalsozialismus überlebt sie in Armut und, wie die Literaturwissenschaftlerin Chrysilla Kampas in der einzig größeren Studie zu Lou Merten schreibt, von außerordentlichem politischem Wunschdenken sowie ein Glauben an einen anständigen Rest im Menschen geprägt. Nach der Befreiung orientiert sich Lou Merten aus West-Berlin heraus auf die entstehende Kulturlandschaft der DDR, wo sie zwar unter anderem als Lektorin tätig ist, aber mit ihren Werken entweder nicht auf Resonanz stößt oder sogar abgelehnt wird, unter anderem, weil sie als politisch heikel gewertete Thesen vertrat. Mit einer kleinen Ehrenrente ausgestattet, lebt Lou Merten bis zu ihrem Lebensende in Berlin-Steglitz, wo sie im Jahr 1970 91-jährig verstirbt. Heute Abend wollen wir, wie angekündigt, die kunstsoziologische Schrift Die Künstlerin ins Zentrum stellen. Ich werde hauptsächlich daraus zitieren, überall wo nicht aus dem Text gelesen wird, wird dies angekündigt. Die Monographie also, so heißt es im 2001 als Faksimile wieder abgedruckten Band Die Künstlerin, verfasst Lou Merten, streng genommen noch vor der Zeit, die wir heute offiziell als Weimarer Republik bezeichnen, nämlich zunächst zwischen den Jahren 1912 und 1914 und publiziert sie im Jahre 1919. Dabei ist uns wichtig, dass dieser Kontext weit weniger klar umrissen ist, als auf den ersten Blick erscheinen mag. Eine nachträgliche lineare Geschichtsschreibung kann verdecken, wie Kontinuitäten und Abbrüche oder ein Vertagen von Motiven und Themen in einer Logik des Verworrenen nebeneinander existieren können. Zum Beispiel können Argumentationsfiguren bei Lou Merten rekonstruiert werden, die als Vorboten oder Zeichen vor der Zeit einer Kultur der Weimarer Republik gelten können. Insofern haben wir den Zeitraum ausgedehnt, über den wir diesen Vortrag im Rahmen der letztjährigen KSR-Reihe zur Weimarer Republik erarbeitet haben und zitieren aus Lou Mertens zweiten Vorwort zur Künstlerin von 1919. Als diese kleine Schrift beendet war, brach der Krieg aus und es entwickelte sich die Notwendigkeit einer immer größeren Inanspruchnahme gesellschaftlicher Frauenarbeit. Die kapitalistische Produktionsweise steigerte sich in der Kriegswirtschaft zur äußersten Möglichkeit, um in und mit dem Kriege ihr Dasein weiterhin zu festigen. Doch der Zusammenbruch erfolgte und die Militärrevolution wurde eine soziale Revolution, weil hinter ihr der revolutionäre Wille und die Bereitschaft der Arbeitermassen der Inhalt des geschichtlichen, wissenschaftlichen Sozialismus stand und ihre Führung übernahm. So wurde die sozialistische Lösung der Probleme, auch der hier behandelten aktuell, erhielt ihre geschichtliche Beweiskraft in der Deutlichkeit der krassen Tatsachen und rückte in den Vordergrund der wirtschaftlichen Kämpfe der Völker. Die programmatischen Manifeste der Novembertage haben die Künstler und geistigen Arbeiter mehr denn je zu Wort und Aufforderungen kommen lassen und die soziale Eingliederung der Künstler, die noch vor wenigen Jahren nicht diskutabel war, war in den Programmen der verschiedenen Gruppen selbstverständlich. Die Produktion, welche sie auch sei, wird mit diesem notwendigen Anspruch anstelle all der Zwischenpersonen, die die kapitalistische Produktion zur industriellen Verwertung brauchte, sehr viel Künstler, sehr viel soziale Tektonik brauchen. Anstelle der Profitdiktatur hinsichtlich aller Formen eine individuelle Künstlerdiktatur, die in dem Maße niveaubildend und stilwirkend werden kann, als die Künstler folglich einfache Bedürfnisse mit der Schönheit und dem Reiz ihrer Vorstellung verbinden lernen. Darum ist das, was jetzt geschieht und im Werden ist, auch der Kampf des Künstlers, des schöpferischen Menschen. Denn es ist der Kampf um Leben und Sinn anstelle der Frohn und Mechanik. Wir zitieren so ausführlich, um einen Einblick in den Charakter des Textes zu gewähren, der durchaus typisch für das Schaffen Lou Mertens ist. Sie äußert sich programmatisch zu einem spezifischen Moment der Geschichte. Sie adressiert ein konkretes Auditorium. Sie vertritt dabei einen dezidierten politischen Standpunkt. Lou Merten schreibt in einer Zeit, in der sich die Frage stellt, wie und ob KünstlerInnen sich als ArbeiterInnen begreifen und somit auch organisieren können bzw. sollen. Und sie will über die Stellung der Frau als Künstlerin gesondert aufklären, indem sie die Rolle der Frauen als gesellschaftliche Arbeiterin und zugleich durch die patriarchalen Institutionen der Ehe gehemmte Alltagsarbeiterin analysiert. Wir können bei ihr das Ineinandergreifen der Kategorie Klasse mit der ihr korrespondierenden Arbeiterbewegung und der Kategorie Geschlecht mit der ersten Frauenbewegung beobachten, das sie auf das Feld der Ästhetik stellt. In der Künstlerin geht Lou Merten über die Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse hinaus. Sie deutet dem Diskurs um den neuen Menschen verwandte Entwürfe an, in denen klassenlose Form und geschlechterverschmolzene Menschen schön und zweckmäßig leben und sich einrichten können. Sie sieht demnach nicht lediglich als Kommentatorin ihrer Zeit. Sie greift aktiv erzieherisch und bildend ein und sie bewahrt sich in diesem Eingriff ein über das Bestehende hinausgehendes Potenzial. In der Künstlerin mag der Erziehungsgedanke noch nicht so stark präsent sein, jedoch lässt sich darin bereits ein Aufklärungsmotiv erkennen. Zweifelsohne ist diese Art der Kunsterziehung spätestens seit den 1910er Jahren mit einer materialistischen und politischen Analyse der Bedingungen jeder Ästhetik einer explizit sozialen Ästhetik verknüpft. Zunächst entwickelte Lou Merten Elemente ihrer ästhetischen Theorie unter dem Einfluss des Deutschen Werkbundes. Dieser 1907 gegründete Bund hatte als Zusammenschluss zwischen angewandten Künstlern und Vertretern der Industrie das Ziel einer modernen Architektur und Produktgestaltung, die in einer Art Win-Win-Situation für beide Seiten, Künstler und Industrielle, eine neue, vor allem handwerkliche Qualität von zum Export geeignetem Waren garantieren sollte. In gewisser Hinsicht eine frühe Version des Made in Germany. Unter anderem von dieser nationalen Orientierung, die vor allem mit Friedrich Naumann und Theodor Heuss verbunden ist, entfernte sich Lou Merten zunehmend in ihren kunstsoziologischen Schriften, wie es die Künstlerin eine ist. Statt eine kapitalistisch verwertbare Befriedung der Verhältnisse zwischen abhängig Produzierenden, den Künstlern, und Verwertenden, den Vertretern der Industrie, zu propagieren, verankerte sie ihre Ästhetik in den die Klassengegensätze widerspiegelnden Bedingungen der Kunstproduktion. Dabei blieb sie an den Produktionsbedingungen der Werkstätten orientiert und sah im künstlerischen Handwerk durchaus ein Potenzial zur revolutionären Weltveränderung, indem sie gleichwohl die Berufe der Künste auch überhöhte. Die Künstlerin steht damit für den Moment im Schaffen Lou Mertens, in dem sie sich zunehmend als eigenständig und politisch-sozialistisch eingestellte Theoretikerin positionierte. Die Idee der qualitativ hochwertigen Kunstproduktion konnte nicht von der einer Gesellschaftsanalyse getrennt werden. Hervorzuheben ist, dass Lou Merten gelang, in ihrer Analyse des Geschlechterverhältnisses nicht nur als Fußnote zu behandeln, sondern ins Zentrum der Überlegungen zu stellen. Dass nicht nur der Klassengegensatz aufgehoben werden muss in der Ästhetik, die Gesellschaft zu den klassenlosen Formen übergehen muss, worauf wir noch zu sprechen kommen, sondern auch, dass dies aus der Geschichte und Perspektive der Frauen gedacht werden muss. Wie Beatrix Geißel schreibt, ist diese weibliche Perspektive konstitutives Element von Lou Mertens Theoriebildung. Dazu, dass dies durchaus nicht als essentialistisch verstanden werden sollte, werden wir im Folgenden noch kommen. In diesem Spannungsfeld wurde die Künstlerin geschrieben. Die Hauptkategorien des Textes lassen sich, wir wiederholen, umreißen als Arbeit bzw. damit verbunden Klasse, Geschlecht sowie Kunst bzw. Form. Sie sind in sich verschlungen und geben zwei Pfade vor, auf die wir sie heute Abend besonders untersuchen wollen, weil wir in ihnen Fäden entdecken, die bis zum jetzigen Stand der feministischen Bewegung und Theorie von großer Relevanz sind. Die Frage nach der Doppelbelastung durch Reproduktionsarbeit sowie die Frage nach einer weiblichen Ästhetik. In Anführungsstrichen. Wir möchten an dieser Stelle anmerken, dass wir unter dem Begriff Frau oder weiblich ein politisches Subjekt verstehen wollen und die Kämpfe all jener, die nicht in diesen Begriff aufgehen können oder wollen, für uns dadurch nicht weniger wichtig werden. Auf Mertens eigenen durchlässigen Entwurf eines geschlechterverschmolzenen neuen Menschen werden wir noch zu sprechen kommen. Nähern wir uns der ersten Kategorie, der Arbeit. Lou Merten geht von zwei Entwicklungen aus, beziehungsweise beobachtet diese. Erstens die des technischen Fortschritts, wie er zu ihrer Zeit in Form der Industrialisierung sich vollzieht und damit einhergehender Vergesellschaftung von Arbeit. Das heißt, die Notwendigkeit der Menschen, die eigene Lebenszeit als wahre Arbeitskraft zu verkaufen und damit durch den geteilten und entfremdeten Arbeitsprozess Teil von Gesellschaft zu sein. Daraus resultiert ebenso die Entfaltung und Verschärfung der Dichotomie von Öffentlichkeit und Privatheit, insofern die vergesellschaftete Arbeit eine Arbeit für und in der Öffentlichkeit darstellt, das Private aber zum Ort der Erholung, von der Arbeit und Freizeit zur arbeitsfreien Zeit wird. Diese Sphären sind bekanntermaßen geschlechtlich zerteilt. Zweitens geht Mertens von der Entwicklung der Differenziation bzw. Differenzierung aus, ein Begriff, der in der Soziologie um die Jahrhundertwende 1900 durch Georg Simmel eingeführt wird und jegliche strukturelle Aufgliederung und Verfeinerung von Gruppen, Positionen und sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen meint. Chrysoula Campas merkt in ihrer Mertens-Studie an, dass dieser Begriff tendenziell als Alternativbegriff zum kritischen Begriff der Arbeitsteilung bei Marx verstanden werden kann. Uns scheint, dass demnach Merten dann von Differenziation spricht, wenn sie die spezifische Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau meint und von Arbeitsteilung im marxischen Sinne, wenn sie sich auf allgemeinere Arbeitsteilung bezieht. Lou Merten schreibt: Die gesellschaftliche allgemeine Erwerbsarbeit erbrachte für den Mann die Differenziation, dass seine Funktion als Produzent innerhalb der Familie ihr entzogen und der gesellschaftlichen Gruppe, der er im Erwerb diente, zugewandt wurde. So wurde er der Familie als Wirtschaftsbetrieb, ihrem technischen Zusammenhang, allmählich völlig fremd. Der Mann versteht nichts mehr von der Hauswirtschaft, konstatiert man dies gemeinhin. Sein Familienzusammenhang und Trieb ist ein vorwiegend geschlechtlicher und personaler geworden und gegenüber der Haushaltsfunktion ein Konsumierender. Der Mann, der von der Erwerbsarbeit nach Hause kommt, wird gepflegt, genährt, geschont und die Familie, im engeren Sinne die Frau, sorgt, arbeitet als Gesellschaft im Kleinen hier für sein Wohl. Er ist weiterhin in der modernen Entwicklung gleichsam nur der Unternehmer der Familie geworden. So war die Folge seiner gesellschaftlich in Anspruch genommenen Produktivität, seiner Differenziation, seine Entlastung nach der Familie hin und erfordert endgültig nicht mehr, wie bei den meisten gesellschaftlich arbeitenden Frauen heute noch, eine private Differenziation obendrein. Mit dieser Entlastung, ein Prozess, der auf frühesten wirtschaftlichen Stufen schon einsetzt und erkennbar ist, entwickelt der Mann seine gesellschaftlichen Fähigkeiten nach außen hin. Seine technologische, geistige, künstlerische, sinnliche, seine Differenziation überhaupt. Dieser Vorgang einer stets wachsenden privaten Entlastung des Mannes zugunsten seines gesellschaftlichen Daseinskampfes, zugunsten der Kräfteanspannung für gesellschaftliche Vorgänge, Ziele und Werte, lässt sich zurückverfolgen, solange sich überhaupt Geschichte verfolgen lässt. Er wird dennoch noch immer nicht selbstverständlich in Betracht gezogen, wenn es sich um Abstimmungen handelt über Männer- und Frauenleistungen, was eigentlich bisher heißen müsste, private oder gesellschaftliche Leistungen. Lou Merten sieht in diesem Verständnis der geschlechtlichen Arbeitsteilung die spezifische Arbeit des schaffenden Menschen, des Künstlers bzw. vielmehr der Künstlerin eingebettet. Sie bringt in diesem Punkt die Sozialisation von Mädchen und jungen Frauen, die Entwertung der Frauenarbeit überhaupt und die Hemmung von künstlerischer Arbeit für Frauen zusammen. In der weiblichen Sozialisation sieht Merten Spieltriebe schon früh zweckrationalisiert. Das freie Spiel wird gelenkt in reproduktive Tätigkeiten. Alle kindlichen Regungen werden früh einem Ziel, nämlich dem der Heimarbeit, unterstellt. Produktive Fähigkeiten wie eine spezielle Geschicklichkeit, die zum Beispiel bei Handarbeiten zum Einsatz kommt, werden gewerblich genützt. Aus dieser Spezifik ergeben sich für Lou Merten dann auch alle weiteren Schieflagen. Im Allgemeinen begründet dies die Entwertung von weiblicher Arbeitskraft, weil durch den Einsatz von Maschinen Massenprodukte von geringer Qualität zum Abschöpfen eines möglichst hohen Mehrwerts sehr billig produziert werden müssen, werden auch Massen von ArbeiterInnen gebraucht. Qualitative und persönliche Arbeit wird zugunsten von Quantität und der bloßen Handarbeit statt Kopfarbeit oder Gesamtarbeit abgelöst. Frauenarbeit kann hierbei schlechter entlohnt werden, da sie mit Verweis auf ihre Grade der Quantitäten physischen Kräfte in einigen Fällen noch die gelernte Funktion nicht mit der männlichen wahre Arbeitskraft konkurrieren kann. Und da dieser Mann im Privaten einen Anspruch auf Erholung von der Lohnarbeit hat, auch nicht darf. So haftet der Arbeit von Frauen das Manko des von Natur aus Minderwertigen an. Lou Merten erkennt allerdings, dass das Eintreten der Frauen in die gesellschaftliche Sphäre der Arbeit, übrigens wichtig zu betonen, ungeachtet ihrer Lebens- und Bildungsverhältnisse, von hoher Ambivalenz gezeichnet ist. Dort, wo es aus der Not des Überlebens oder einem anderen Zwang heraus geschieht, unterjocht es. Dort, wo es den Zugang zur Öffentlichkeit der Frau überhaupt erst gestattet, ihr die Unabhängigkeit von einem männlichen Ernährer garantiert und ermöglicht, sich und eventuelle Kinder durchzubringen, befreit es. Denn dass sich Frauen immer wieder für die Ehe entscheiden, schreibt Merten, geschieht nur, weil die Ehe und wirtschaftliche Lebensgemeinschaft in irgendeiner Form noch immer Ausweg und einziges Obdach für Mutterschaft und wirtschaftliche Existenzlosigkeit trotz persönlicher gesellschaftlicher Arbeitsfähigkeit ist, besonders für die Frau als Künstlerin, die mit ihrer Arbeit nicht zugleich Erwerb hat. Wir sehen deutlich, dass von geplanter Mutterschaft in dieser Zeit noch nicht die Rede sein konnte. Zugleich sei nur kurz daran erinnert, dass das Wissen um Frauenkörper, insbesondere in Bezug auf ihre Gebärfähigkeit, im Verlaufe der Jahrhunderte systematisch verschleiert und im Falle von Hexenverbrennungen etwa ausgerottet wurde, sodass Frauen nur selten aktiv verhüten konnten. In der Ehe aber, im Reich der Hausarbeit, können Frauen nicht arbeiten, zumal künstlerisch. Wie aber sollte die schaffende Frau selbst dieses, menschlich gesehen, unmenschliche System für ihre Doppelfunktion anwenden, wenn ein Teil davon, freie Arbeit, Denken, Assoziieren, Erleben, Schauen, ja sagen wir ruhig, äußere Faulheit erfordert? Diese gesellschaftliche Arbeitszeit kann daher für die eigentliche künstlerische oder Gehirntätigkeit niemals in Anwendung kommen, jedenfalls nicht da, wo es sich um Konzeption, Werden und Wachsen des zu Schaffenden handelt. Man mache sich doch klar, und hier wünschen wir die Umwelt, die Beurteilenden, der schaffenden Frau zum Zuhörer, was Qualitätsarbeit künstlerischer, also in jedem Fall gestaltender Art erfordert. Ganz die gleichen Voraussetzungen gelten dafür Mann und Frau. Ein Lebenswerk haben ist noch nicht dasselbe wie es formal gestalten. Es braucht zuerst Sammlung der Kraftquellen, des Denkens, der Erfahrung, der Wissenschaft, auch bei den bildenden Künsten mehr, der Techniken. Aber alles dies ist schon immer während der Arbeit, schon immer während der Verbrauch von Energien wie Nerven, Zeit, Funktionen. Wenn dann dieser Rohstoff in Form und Gegenstand sichtbar wird, wenn er gestaltet ist, sei es nun als eine Erfindung, Kunstwerk, Dichtung, Ideen, so ist dies für die Umwelt oft nur ein einzelnes Geschehen, eine scheinbare Augenblicksarbeit. Und für die Entwicklung der Dinge selbst scheint hinterher, wie im Sozialen, selbst das umwälzende Geschehen nur ein kleiner Schritt vorwärts oder seitwärts. Und doch gebietet das persönliche und soziale Ethos solcher Arbeit die ganze mühsame Auseinandersetzung mit der ganzen kleinen und großen Welt. Auch der des Hergebrachten, des Denküblichen, der Sprache, Mittel und so weiter und braucht das, was wir eines Menschen Werk, seine Lebensarbeit nennen. Der Aufwand solcher Arbeit an Disziplin und Kraftausgabe, Entspannung und Ermüdung andererseits ist bei Mann wie Frau in gleichem Maße erforderlich. Glaubt nun aber jemand im Ernst, es sei möglich, solch ein Lebenswerk in irgendeinem Teil zu gestalten, zu bauen, schreiben, dichten, malen oder was immer sein Ausdruck erfordert, beim täglichen Hin- und Herlaufen, Hin- und Wiederdenken zwischen den hundertfältigen, kleinen, aber so unendlich wichtigen, so anspruchsvollen und so vergänglichen Pflichten einer Familienwirtschaft oder eines Wirtschaftsbetriebes überhaupt? Die Leute, die so gescheit über die Grenzen des Frauenkönnens auf dem Gebiet schöpferischer Arbeit reden und schreiben, haben sich offenbar dem Prozess schöpferischer Arbeit in einer mehr als gewöhnlichen Expansion nie ganz klar gemacht oder können als Männer die Belastung der Frau nach der anderen Seite in seiner Bedeutung für diesen Prozess nicht richtig verstehen und in Rechnung setzen. Eine der Inkonsequenzen der Männer, da sie selbst doch jede Verletzung und Störung ihrer gleichartigen Arbeit fürchten und zu verhindern suchen. Macht man sich diesen Prozess in seinem Anspruch einmal richtig klar und versetzt die Frau, die solchen Anspruch stellte, in den üblichen Pflichtenkreis, der ihr auch heute in einer gewandelten, aber darum doch zahlreiche Pflichten und Konsequenzen fordernden Familienform überantwortet ist, so muss die Wertung aller schöpferischen Frauenarbeit von den Hemmungen ausgehen und nicht von den zufällig sichtbaren Leistungen. Auf die Hausarbeit derart präzise den Blick zu lenken und sie als Arbeit zu definieren, nimmt offenkundig einen der wichtigsten und umstrittensten Kämpfe der Frauenbewegungsgeschichte vorweg. Die Analysen des Netzwerks Care Revolution, das heute mit dem Namen Gabriele Winklers unter anderem verbunden ist, denen wiederum die Debatte um bezahlte Hausarbeit voranging, unterscheiden sich in vielem leider nicht wirklich von den Analysen in der Künstlerin. Äußerst interessant erscheint uns in diesem Zusammenhang, dass Merten von einer latenten Künstlerschaft aller Frauen ausging. Sie benannte damit den Umstand, dass durch die patriarchale Struktur der gesellschaftlichen Verhältnisse Frauen nicht zu sichtbaren Subjekten mit eigener Geschichte werden konnten. Obgleich in der Hausarbeit vielfach schöpferisch tätig, konnten Frauen aus keiner dieser Fertigkeiten Kunst im Sinne des männlich-bürgerlichen Geniekults werden lassen. Den Frauen ist das Schicksal der namenlosen Genialität beschieden. Damit reagiert Merten unverkennbar auf die Diskussionslage ihrer Zeit, in der einem Teufelskreis gleich erst die Bedingungen für weibliche Produktivität gedrosselt werden, um daraufhin aus der Tatsache, dass diesen Bedingungen kein weiblicher Goethe oder Beethoven entwachsen kann, den Schluss zu ziehen, dass Frauen von Natur aus zu diesen Höchstleistungen nicht fähig seien. Sie argumentiert entlang einer historischen und materialistischen Linie, die über die Debatten um weibliche Ästhetik der 70er Jahre bis heute reicht. Woher sollten denn die Leistungen kommen, wenn die Umstände für solche gar nicht gegeben sind? Diese rhetorische Frage beantwortet Lou Merten mit konkreten ethischen, wirtschaftlichen und politischen Forderungen nach gleicher Anerkennung, gleicher Entlohnung und der Unterstützung des politischen Kampfes der Künstlerin durch die sozialdemokratische Politik. Und mit diesen konkreten politischen Forderungen begnügt sich Lou Merten nicht. Wenn sie auf der in der Kritik am Status quo verborgenen Seite die latente Künstlerschaft und namenlose Genialität von Frauen sieht, so ist darin die Voraussetzung zu einer Vision enthalten. Bei unserer Beschäftigung mit diesem Übersprung in die Utopie bei Merten sind wir auf einen Widerspruch gestoßen. Auf der einen Seite soll das Geschlechterverhältnis durch Angleichung bzw. Verschmelzung aufgehoben werden, und doch liegt zugleich das Potenzial zum Übersprung ausgerechnet in einer sozialen Mütterlichkeit. Wie gehen diese zwei Pole zusammen? Die Deessentialisierung der Geschlechterbilder und Aufhebung des Geschlechterverhältnisses entwirft Merten dergestalt, dass sie nicht die einzelnen Geschlechter mit vermeintlichen Charakteren ausstattet und fordert, Frauen sollten wie Männer werden. Vielmehr verfolgt sie die Idee von Menschen, die leben wollen, die schön und zweckmäßig leben wollen, die frei und tief leben wollen. alle Stufen des Persönlichen, aber alle Stufen, auf denen irgendwie Qualitätsgefühl erwacht ist. Sie sieht dabei die Organisation der Arbeit als Kern der Veränderung, wodurch sie nah an den Analysen von Marx und Engels steht und sie durch den Fokus auf das Geschlechterverhältnis wesentlich bereichert. Im starken Kontrast zum Gedanken einer utopischen Gleichheit liest sich jedoch Lou Mertens Behauptung, die freiesten, persönlichsten Taten der Frau sind sonderlicherweise immer ihre tiefmütterlichsten gewesen, ihre sozialmütterlichsten. Soziale Mütterlichkeit, sozialer Muttergeist ist es denn auch, den die neue soziale Gesellschaft als schaffendes Prinzip braucht. Mithilfe des Motivs der Androgyne kann dieser Widerspruch ein Stück weit eingehegt werden. Der neue Mensch wird geschlechtlos entworfen. In ihm nähern sich die Merkmale des Weiblichen und Männlichen von der Seite des Weiblichen her so weit an, bis sie vereinigt sind. Zugleich sind die Qualitäten dieses Menschen mit Mütterlichkeit im Sinne eines sozialen Prinzips verbunden. Derart entwirft Lou Merten ihre Vision des geschlechtlosen, weil verschmolzenen neuen Menschen, für den an die Stelle der Kunst die neuen klassenlosen Formen treten sollen. Nachdem wir uns jetzt der Kategorie Geschlecht gewidmet haben, wollen wir deshalb uns nun im Weiteren erneut den miteinander verschränkten Kategorien Kunst bzw. Form und Klasse zuwenden. Um Lou Mertens Formkonzeption zu verstehen und ihre Potenziale für die Frage nach einer geschlechtstransformativen, klassenlosen Gesellschaft, lohnt es, ihre Herleitung über die Kunstproduktion und ihren Kunstbegriff etwas ausführlicher zu betrachten. Aber zunächst unternehmen wir einen kurzen Besuch in Lou Mertens Uhrenpalast. Eines Tages gab es ein großes Aufsehen im Uhrenpalast. Es waren viele Besucher da gewesen und hatten sich über die Uhrenpracht müde gestaunt. Eine der letzten hatte mit dem Besitzer der Uhrensammlung ein Gespräch angeknüpft und dabei zu irgendeinem Vergleich seine eigene goldene Uhr von der Kette genommen und auf das Glashaus gelegt. Dann wurde er im Gespräch abgelenkt und vergaß schließlich im Fortgehen die Uhr. Da lag nun die Uhr aus dem Jahre 1908 und schaute verwirrt hinab in die Märchenpracht alter Zeiten. So etwas hatte sie noch nie gesehen. All diese wundervollen Geschöpfe sollten ihres Geschlechtes sein? Sie war aber das Werk einer nicht sehr höflichen Zeit, deshalb schwieg sie und tickte nur rastlos. Nicht minder verwundert aber waren die schönen Uhren, dass jemand aus ihrem Geschlecht so merkwürdig, so ganz anders wie sie aussehen konnte. Eine alte, schöne Messinguhr, die gern dasselbe in Gold gewesen wäre, fing an zu schlagen und rief: »Bist du eine moderne Uhr und ganz aus Gold?« Die moderne Uhr aber ärgerte sich darüber, da sie meinte, es zweifle wieder einmal jemand an ihrer Echtheit, und sagte schroff: »Tick, tick, tick, ich habe keine Zeit, ich muss gehen.« Die Uhren sahen sich ganz betreten an und eine der schönsten sagte bass erstaunt: »Sie scheint das Gehen für ihre einzige Bestimmung zu halten, wie sonderbar.« Aber freilich, es waren ja lauter Künstlerseelen, wie ihr wisst, die mussten ja so denken. Das war ein Auszug aus der Uhrengeschichte, die ist 1908 in Die Hilfe erschienen, in der Nummer 28. Wir haben bereits gezeigt, dass Lou Merten die Entwicklung industrieller Produktion, gesellschaftlicher Arbeit und Arbeitsteilung nachzeichnet, unter welcher Handarbeit in mechanische Teilfunktionen innerhalb des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses umgewandelt und damit Qualitätsarbeit in Quantitätsarbeit auflöse. Dass die Produktion zur Erzeugung von Mehrwert, zur Erzeugung von Waren nur noch Hände brauchte, nicht Qualitäten oder persönliche Geschicklichkeiten und so sich die Kunst vom Handwerk ab- und damit aus der gesellschaftlichen Gesamtarbeit herauslöste. Dabei sieht Merten auch in dem darin liegenden historischen Abtrennungsprozess der Kunst von Kunst, welche sich durch diese Trennung auch von ihrem eigentlichen Zweck entfernt hat. Ich bin gerutscht. Dabei sieht Merten auch in dem darin liegenden historischen Abtrennungsprozess der Kunst vom Handwerk eine Grundlage für die gesellschaftliche Bedeutung und die Funktion von Kunst, welche sich durch diese Trennung auch von ihrem eigentlichen Zweck entfernt hat. Der Kunst von der gesellschaftlichen Gesamtarbeit gelöst, kommt damit ein gesellschaftlicher und ideeller Sonderstatus zu. Die KunstproduzentInnen werden zum Bewahrer aller ideellen Funktionen der Gesellschaft im Gegensatz zu ihren gewordenen mechanischen Funktionen. Die mechanische Entwicklung der Arbeit, die herrschenden Produktivkräfte haben ihm die Hände genommen, ihm die Handwerksmittel enteignet, ihren Gebrauch wertlos gemacht, so kann er nicht mehr die Produkte des täglichen Nutzens und der Freude schaffen, sondern nur noch und mehr die, die die Maschine nicht schaffen kann. Dies hat auf der Seite der industriellen Produktion zur Folge, dass die Schönheit, die sonst in jedem zweckdienlichen Produkt ihr materielles Dasein hatte, aus der Arbeit verschwand, wodurch die Kunst wiederum zu einem abstrakten Dasein verurteilt wurde. Daraus ergibt sich gleichsam die prekäre Lage aller Kunstschaffenden. So bleibt aller bestehenden Qualitätsarbeit, aller reinen und geistigen Kunstarbeit und vor allem aller schöpferischen Ideenarbeit wirtschaftlich nicht marktfähig zu sein, nicht Massenprodukt zur Erzeugung von Mehrwert. Innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft verwertet man Qualitäten nicht um ihres ideellen Nutzens willen, sondern nur dann, wenn sie auf Kosten der Quantitäten sich rentieren. Den einzelnen großen Reklamenamen, der gleichsam einen Massenumsatz erwirkt, sich so bezahlt macht und dem Unternehmen, dem Theater oder der Firma oder dem Verlag, dem er dient, industriellen Mehrwert sichert. Nicht aber die ehrlichen Qualitäten an sich, in ihrer Vielheit, in ihrer etwa eminent kulturellen und sozialen Nützlichkeit. Sie müssen sehen, mit welchen Mitteln Sie die gesellschaftliche Aufmerksamkeit erringen können, denn danach erst bemisst sich Ihre Verkaufsfähigkeit als Ware. Erst danach werden Sie bezahlt. Das ist die groteske Lage der heutigen geistigen und schöpferischen Arbeit dem Markt gegenüber. Die ästhetische Produktion der Kunst enthält aber ihrem Wesen nach für Lou Merten im Gegensatz zu allen mechanischen Produktionsweisen persönliche Arbeit und individuelle Arbeitszeit. Ihr Wesen als Kunst, als persönliche Qualität oder Grad einer Qualität an sich ist imaginärer, auch inkommensurabler Wert. Wenn Lou Merten hier auf das Wesen der Kunst angespielt, sei angemerkt, dass wir in diesen Stellen ein überhöhtes, an Nietzsches Übermensch und Wagners erinnerndes Künstlerideal wiederfinden. Dies scheint uns ein kritischer Punkt, den wir gern diskutieren wollen. Jedoch sehen wir gleichzeitig in dieser Überhöhung einen Kunstbegriff, der den Herstellungsprozess, wie etwa die persönliche und gesellschaftliche Verstricktheit der ProduzentInnen im Verhältnis zu den gesellschaftlichen Produktionsbedingungen und die daraus resultierenden Lebensbedingungen zu fassen versucht. Das gewöhnliche Dasein aber versteht, schätzt und erkennt die Qualität nicht und versucht sie zunächst nicht zu industrialisieren. So wird auch die männliche Qualitätsarbeit wirtschaftlich obdachlos und immer isolierter. In dieser Lage erkennt der Künstler allmählich seine gesellschaftliche Geschichte, Abhängigkeit, spezielle Isoliertheit als Qualitätsarbeiter. Diese seine Lage aber ist auch die der qualitätsarbeitenden Frau, der Künstlerin. Es ist die wirtschaftliche Lage aller Qualitätsarbeit überhaupt. Und so beginnt ihr solidarisches Interesse wach zu werden gegenüber allem marktfähigen, aber qualitätslosen Ersatz ihrer Art, aller Scheinkunst, Scheinleistung gegenüber der Auch- und Schundkunst und den künstlerischen Industrieplagiaten. Dieser aus der Autonomiedebatte der Kunst bekannte Konflikt zeigt sich bei Lou Merten aber nicht als abgeschlossener Widerspruch. Die Ort- und Obdachlosigkeit der Künstler, welche sich aus den Widersprüchen ergibt, birgt gleichsam utopisches Potenzial, denn in der Kunst finden sich Spuren und Ansprüche nicht entfremdeter Arbeit und ein der entfremdeten Arbeit trotzendes Vermögen, welches auf nicht quantifizierte Arbeit beruht. Diese besitzt für Lou Merten eine für jede Gesellschaftsbildung unverzichtbare Funktion. Mit seinem Werk liefert der Künstler etwas, ohne eine Gegenleistung erhalten zu können. Ein Geschenk an alle. Diese ihre geheime Zweckmäßigkeit, ihre soziale Nützlichkeit hat die Kunst zu Bewusstsein zu bringen, schreibt sie an anderer Stelle. Das wach gewordene solidarische Interesse bezeugt, dass diese Zweckmäßigkeit der Kunst nicht nur vom rettenden Gegenstück zur kapitalistischen Realität kundet, wo auch an Adorno und Bloch zu denken ist. Vielmehr nähern wir uns mit Lou Merten an dieser Stelle der Kategorie der Klasse. Die Isoliertheit treibt Kunst und Künstler nicht nur zwischen die Zeiten, das heißt zwischen Handwerk und Industrie, sondern auch zwischen die Klassen, wie Lou Merten in ihrer Abhandlung zur wirtschaftlichen Lage der Künstler 1914 besonders herausarbeitet. Zitat: Die Künstler bleiben unverstanden von den herrschenden Klassen, da deren Weltanschauung und Denken sich fast immer in Grundbegriffen der Freiheit und des Fortschritts zuneigt, deren Interessen aber feindlich erscheint und ebenso missverstanden oder fremd in der künstlerischen Kundgebung erscheinen die Künstler den Klassen, die ihrem Gefühl und Ringen nach eigentlich zu ihnen gehören, die aber infolge ihrer unentwickelten seelischen und künstlerischen Organe nicht in diese Kundgebung einzudringen vermögen. Zitat Ende. Lumerten schreibt hierzu in die Künstlerin: Die Gesellschaft ist geteilt und immer schroffer gespalten in solche, die die Früchte der Arbeit und damit den Genuss dem allgemeinen Lebensboden entziehen und solche, die in dieser Entziehung in äußerster Anspannung ihrer zeitlichen Kräfte das Notwendigste sich sichern und wiedergewinnen müssen und wollen. In diesem immer intensiveren und hartnäckigeren Existenzkampf verlor sich immer mehr das Bewusstsein und die Erkenntnis aller persönlichen Beziehungen zum Leben. Wie die Arbeit zuerteilt, diktiert wurde nach Art und Quantum, so die Freiheit und der Genuss. Alles das ist nur käuflich zu haben und niemand denkt an persönlichen Anspruch in diesen Dingen, weil alle verlernt haben, ihn aus sich selbst heraus zu erfüllen oder auch nur zu suchen und zu erkennen. Nicht nur, dass das Volk oder seine Klassen seine Lieder nicht mehr denken und singen, sein Wesen in keiner Form, in keiner persönlichen Arbeit plastisch werden lassen kann. Es hat auch verlernt und vergessen, dass alles das überhaupt da ist, in ihm lebt, denkt, wirkt und gestaltet. Es hat die Arbeit des Künstlers vergessen, den Zweck dieser Arbeit um seinetwillen. Kunst ist Luxusware geworden für eine Klasse. Aber Kunst ist ihrer Herkunft und ihrem tiefsten Wesen nach der Reichtum, der Überfluss aller. Kunst kann einzelne Werte entwickeln, entsprechend den Leidenschaften und Erregungen des vitalen Lebens selbst, deklamieren und betonen, aber zu alledem saugt sie stets aus allem Reichtum des Lebens, ist der wahre Schatzbildner und uneigennützigste Schatzgräber alles Lebens überhaupt. So werden dem einzelnen Künstler immer mehr Elemente aus der einstigen allgemeinen Arbeit überantwortet und zu seinem Arbeitsteil überliefert. Vor allem das einstige persönliche eigenproduktive Arbeitselement und das Können daraus selbst. Er gibt immer erste und letztmögliche Qualität, aufgespeicherte Möglichkeit der Arbeit aller. Hierin findet sich Lou Mertens Ansatz zur klassenlosen Form schon, welche als Arbeit aller aufscheint. An dieser Stelle wird einmal mehr sichtbar, dass Mertens Denken ein Vielfaches ist. Lou Mertens Entwicklung ihrer ästhetischen Theorie ist immer mit ihrer politischen Arbeit verschränkt, welche sich historisch parallel im Wirken der Arbeiterinnenbewegung und in der bildenden Kunst als miteinander verwobene Ziele und Kämpfe zeigen. Auf dieselbe Weise wie zuvor die Verwobenheit von Frauenbewegung und Arbeitskämpfen. Merten forderte beispielsweise VertreterInnen der Sozialdemokratie auf, dem neuen Künstler einen Ort zu gewähren, ihm marktunabhängige Institutionen zur Verfügung zu stellen und drängte auf die zentrale Bedeutung der Kunst für die Frage nach einer Überwindung kapitalistischer Verhältnisse. Der neue Künstler als neuer Mensch soll in diesem Sinne im Selbstbewusstsein gestärkt werden und sich sogar als Klasse verstehen. Hier wird die Künstlerin auch als Aufklärungsschrift präsent. Sie betont, dass nicht die Lohndrückerei und Unterbietung einer anderen Gruppe, eines anderen Geschlechts darin bekämpft werden soll, sondern die persönliche Unterbietung der einen Qualität gegen die andere, die wirtschaftliche Unterdrückung alles qualitativen Wesens, die Schutzlosigkeit und Obdachlosigkeit aller freien, persönlichen und künstlerischen Arbeit überhaupt. Hierin liegt auch das Potenzial, welches sie auch programmatisch für die Arbeiterinnenbewegung einsetzte. Das qualitative Wesen der Kunst ist die aufgespeicherte Möglichkeit der Arbeit aller. Diese Einsicht drängt somit auf den sozialen Zweck und die besondere gesellschaftliche Funktion der Kunst. Soweit aber Wissen, Erleben, Erkenntnis und so weiter Selbstbereicherung für Leben und Handeln des Einzelnen ist, muss es nicht unbedingt Kunst werden, nicht darstellbar werden wollen. Wo es aber das will, entsteht ganz notwendig, bewusst oder unbewusst, der soziale Anspruch und Sinn in der freiwilligen Hingabe und Gestaltung des Wissens und Erlebens in einer objektiv bedingten Form. Dieses soziale Ethos der Kunstarbeit wird auch unter den Künstlerinnen in dem Maße mehr bewusst werden, als der soziale Sinn alles Geschehens und aller Gestaltungsmöglichkeiten überhaupt mehr und mehr deutlich und bewusst wird. Es wird Raum gewinnen in der Weise, dass der Denker praktischer, nicht nur ideeller Organisator des gemeinsamen Lebens werden kann, der Dichter, der Bade und Sänger, Kämpfer und Begleiter des tatsächlichen Lebens wird, der Maler Wände erhält, der Plastiker die ehrliche Form des Lebens, die gesunde, einfache Physik wiedererkennt, nicht mehr nur die einheitliche Maske verkrüppelten oder dekorativen Daseins. Auch wenn in diesen Sätzen eine problematische Einstellung zu Gesundheit bzw. Krankheit ganz im Stile der damals verbreiteten Vorstellung der Gesellschaft als organisches durchschimmert, wird ebenso der kunsterzieherische Ansatz einsichtig, welcher im sozialen Anspruch für alles Geschehen und der Gestaltungsmöglichkeit überhaupt zeigt. Mit dem Bewusstmachen des Klassencharakters einer neuen Kunst und mit der Idee der Wiederzusammenführung von Kunst und Produktion lässt sich der bereits vorhandene aufgespeicherte Wert erhellen. Aus dieser Analyse erkennt Lou Merten die Notwendigkeit und das Potenzial zu neuen, eben klassenlosen Formen, die die alte, den Klassenwiderspruch und die Herrschaft des Bürgertums mit zementierende Kunst auflösen sollen. Das Potenzial zu diesen neuen Formen ist bereits als Gegenwärtiges entworfen. Die neuen Formen sind im Hier und Jetzt verankert und realisieren sich in der marktunabhängigen Vereinigung von Kunst und Handwerk. Hierin findet sich, wie wir bereits festgestellt haben, Lou Mertens sozial-ästhetischer Ansatz, der demjenigen der Kunsthandwerkbewegung mit einer verwandten Zweck- und Materialbestimmtheit im Handwerksideal nahesteht. Das Handwerk ermöglicht als Idealvorstellung die enthaltene persönliche Beziehung zur Arbeit und zur verwendeten Arbeitszeit, welche am Material und Zweck orientiert ist und damit eine miteinander verwobene Werk- und Formarbeit gewährleistet. Anstelle des Prinzips der Arbeitsteilung liegt im Handwerk der schöpferische Gestaltungsvorgang als unteilbares Ganzes vor. Dies darf jedoch nicht im Sinne einer rückwärtsgewandten Romantik verstanden werden, also derart, dass Merten die gute alte Zeit der Werkstatt und ihrer Handwerksarbeit idealisierend zurückwünschen würde. Im Gegenteil. Gerade der neubildende und soziale Aspekt ist hier entscheidend, da in der persönlichen Beziehung zur Arbeit auch eine Auseinandersetzung mit dem Material und dem Stoff der Welt liegt, der Beziehung der Menschen zur Welt und zueinander. Dieses darin gleichsam gespeicherte Gestaltvermögen birgt für die große Masse der Industriearbeiterschaft Entwicklungspotenziale, welche sie mit den Produktionsmitteln der Werkstatt und des Handwerks zurückerhalten, wobei Merten die Maschine als Werkzeug nicht ausklammert. Dies wiederum bildet ein Fundament für eine von der Massenproduktion unabhängige Produktionsästhetik, welche an den Bedürfnissen der Menschen in ihrer Arbeit neue Maßstäbe für qualitativ-ästhetische Form bzw. Gebrauchsdinge selbst hervorbringen kann. Lou Merten verweist in Bezug darauf auf den wichtigen Aspekt, dass erst der Kontakt zwischen Genießendem und Genussobjekt in uns über das Begehren entscheidet. Während die industrielle Herstellung in der kapitalistischen Produktion durch die Quantifizierung der Warenerzeugung mit einer Entwertung des Materials einhergeht, weist sich das handwerkliche Herstellungsverfahren noch ästhetisch dadurch aus, dass ein, Zitat von Lou Merten, Zusammenklang von Gefühl, Intellekt und technisch-manueller Geschicklichkeit im Produkt als Übereinstimmung von Material, Form und Stil besteht. So fordert Lou Merten in die Künstlerin das Erwachen des Qualitätsgefühls für alle Arbeit, Produkt und Lebenstat. Wirkung der Qualitätswertung für alles gesellschaftliche Sein. Das ist es, was neben und mit den materiellen Kämpfen seinen logischen Anspruch hat und was die Wertung der spezifischen Qualitätsarbeit, also auch die der Künstlerin, in der Gesellschaft erbringt. Sodass der Ausdruck solcher Arbeit selbst, sein Wesen, seine persönliche und lebensehrliche Gesinnung, der ästhetische und geistige Ausdruck des allgemeinen Lebens selber werde. Er ist es bis heute nicht, trotz der Breite und Ausdehnung gesellschaftlicher Leistungen, trotz der Masse der Künstler und Künstlerinnen. Die persönliche und lebensehrliche Gesinnung, von der Lou Merten schreibt, die auch hier wieder pathetisch anmutet, drängt aber auf die Sprengung von Kunst und Leben entlang und verwoben mit den Kategorien Klasse und Geschlecht. Mit der Sprengung der Trennung von Kunst und Leben verbindet sich auch die Sprengung der Dichotomie von Öffentlichkeit und Privatheit, die, wie wir bereits erwähnt haben, mit den geschlechtlich zerteilten Sphären in der vergesellschaften Arbeit einhergeht. Dafür ist für Merten der Ort der nicht quantifizierten Arbeit zentral, welcher die Werkstatt ist, geschaffen, der auch dort, wo eine Werkstatt nicht von vornherein mit der Art der Kunstarbeit bedingt ist, geschaffen werden sollte. Denn die Räume saugen unser Wesen und unser Tun und Erleben darin auf und können den Stempel und das Gesicht unserer Leben so sehr tragen, dass wir sie ebenso lieben als fürchten. Wir haben nur die Empfindlichkeit und Reizbarkeit dafür vielfach verloren beim Umherziehen von Straße zu Straße. Wer sie aber hat, der wird auch das Wesen seiner Räume fachlich wirksam machen. Insofern greift Lou Merten auch der Diskussion um die sogenannte weibliche Ästhetik vor. Wir denken an Virginia Woolfs Essay »Ein eigenes Zimmer«, an die Frauenbewegung der 70er Jahre mit Sylvia Bovenschens berühmten programmatischen Text über die Frage »Gibt es eine weibliche Ästhetik?« von 1976 und den darin aufscheinenden Widerspruch der dennoch ungelösten Problematik, wenn wir heute erkennen, ein eigenes Zimmer habe ich schon. Hierin liegt auch eine besondere Aktualität Lou Mertens ästhetischer Theorie. Die persönliche Arbeit ist für sie Erfahrungsspeicher der Lebensverhältnisse, aus denen heraus sich Form und Zweck notwendig ergeben, denn sie weiß, dass die, Zitat, fürchterlichen Wohnverhältnisse uns zwingen, sie über ihren Zweck hinaus zu bewohnen. Mit ihrem Anspruch der umfassenden Gestaltungsaufgabe der Dinge, die uns im alltäglichen Leben begegnen und in Verbindung mit dem Handwerks- und Werkstattideal, wirkte Lou Merten programmatisch in die proletarische Bewegung und war Vordenkerin avantgardistischer Bewegungen, unter anderem der Bauhausschule. Über ihren Einfluss in der tschechoslowakischen Poetismus-Avantgarde gelangt ihre ästhetische Theorie auch in dieses Umfeld. Zu diesem Zeitpunkt hat sich Lou Mertens ästhetische Theorie bereits radikalisiert. Sie proklamiert einen Gesamtstil, die klassenlosen Formen eines geschlechtslosen neuen Menschen, die an die Stelle der bürgerlich isolierten Kunst treten soll. Es ist angesichts ihrer frühen Durchdringung dieses Gesamtzusammenhangs umso bedrückender, dass Mertens Formkonzeption entlang der beiden Kategorien Geschlecht und Klasse als ineinander verwobene offenbar in der weiteren Entwicklung wenig Aufmerksamkeit erfuhr und erfährt. Wir haben versucht, nach Chrysola Campas und anderen einmal mehr Lou Merten in den Kanon der Geschichte zurückzuholen. Wir hoffen, das ist uns gelungen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.